Yeah. まさか。Kassel 3427. Okay. 2009. Endlose Tage, endlose Nächte, ich zähle die Sekunden, will die Stunden brechen, berechne die Stärke, wie lange man es aushält, wieder aufsteht und wieder mal aus dem Haus fällt. Dann steh auf und kämpfe dein Stolz, kämpfe weiter ohne aufzubrüllen, irgendwann wirst du an dem Punkt sein, wo du sagst, was tat ich, Mann, es tut mir leid, wenn du sagst, ich soll gehen, dann geh ich diesen Weg und denk ich mal an dich, Babe, tut's mir weh, wenn ich mal weg soll. Scheiß auf die Freundschaft, deine Ex-Freundschaft, schreit dieser Heuchler, ich wollte ihn klatschen, doch er steht nicht auf, du stellst dich vor ihn, was ist das für eine Show? Du guckst mich an, hat er dumm gemacht, vielleicht hast du recht, ich hätte ihn umgebracht. Ich sticke meine Karre, dreh die Reifen durch, ich dreh am Rad, dreh durch, Mann, ich bereu's, dass ich dich gesucht hab, die drehen, sie fließen, sie drüben, mein Blick, die Augen, die schließen. Bin am Ende und weiß, ich war weiter, ein weiteres Cypher im Leben, im Alter. Ich reich dir die Hand, helfe jeden, der am Boden ist, denn einer muss helfen, egal ob du am Boden bist. Ich fuck auf mein Leben, wenn ich hierbei versag, babe, you know. Die Liebe, kein Game um jetzt, aber meine Liebe, bitte schenk mir Blicke, bevor ich in der Verzweiflung ersticke. Kann nicht mehr denken, mein Kopf verglüht, ich verlang nicht viel, ein Anruf genügt. Bitte ruf mich an und sag, was ist, ich würd alles tun, damit du mich küsst. Ich fuck auf mein Leben, wenn ich hierbei versag, babe, you know. Die Liebe, kein Game um jetzt, aber meine Liebe, bitte schenk mir Blicke, bevor ich in der Verzweiflung ersticke. Kann nicht mehr denken, mein Kopf verglüht, ich verlang nicht viel, ein Anruf genügt. Bitte ruf mich an und sag, was ist, ich würd alles tun, damit du mich küsst. Die Tage vergingen, die Nächte, die Strafen, Druck in mein Kopf, Angst vor dem Schlafen, Panik am Tag, ich warte auf dich bis ans Ende der Zeit, ob ich will oder nicht. Die Wände kommen näher, die Panik, der Schock, das Herz schlägt rasend, die Enge im Kopf. Wie soll es weitergehen? Ich fang an zu trinken, fang an zu lachen, fang an zu sinken. Du bist nicht schuld, aber du bist gegangen, wegen dir ist mein Leben im Herzen gefangen. Ich denke nach und komm zum Entschluss, dass ich kämpfe für den einzigen Kuss. Du weißt, ich liebe dich, ich weiß, du hast mich, ich mach alles extra. Ja, mit Absicht, es war ja klar, ich mach alles falsch. Es tut mir leid, zu teuer der Preis. Ja, lass mich allein, you know, es tut weh. Bitte bleib bei mir, es tut so weh. Guck mir in die Augen, glaub mir, Babe, es tut mir so leid, vielleicht kommt zu spät. Bitte guck mich an, war ich nicht der Mann, wo du einst mal sagtest, wir bleiben zusammen. Zusammen, zusammen, zusammen, zusammen. Ich fuck auf mein Leben, wenn ich hierbei versag, Babe, you know, die Liebe. Kein Game Moments, aber meine Liebe, bitte schenk mir Blicke, bevor ich in der Verzweiflung ersticke. Kann nicht mehr denken, mein Kopf verglüht, ich verlang nicht viel, ein Anruf genügt. Bitte ruf mich an und sag, was ist, ich würd alles tun, damit du mich küsst. Ich fuck auf mein Leben, wenn ich hierbei versag, Babe, you know. Die Liebe, kein Game Moments, aber meine Liebe, bitte schenk mir Blicke, bevor ich in der Verzweiflung ersticke. Kann nicht mehr denken, mein Kopf verglüht, ich verlang nicht viel, ein Anruf genügt. Bitte ruf mich an und sag, was ist, ich würd alles tun, damit du mich küsst.